Ostern auf Radio Marabu, Guitar X. Die Grünpolitikerin Renate Grünaste. Radio Marabu. Flashback. Antanz ist das Thema unseres Flashbacks, ein ernstes Thema. Ja, das Antanzen muss natürlich auch gelernt sein. Da gibt es Kurse und aus einer Quelle, die wir natürlich nicht verraten, wurde uns Folgendes zugespielt. Ich gebe seit 40 Jahren Antanzkurse. Der Antanz-Flashback, demnächst auf Marabu. Der Körner liest ausgewählte Gedichte von und mit Hans-Peter Körner. Radio Marabu. Heinz Ehrhardt. Ostern. In Klammern ein Weihnachtsgedicht. Wer ahnte, dass zum Weihnachtsfest Cornelia mir sitzen lässt? Das war noch nichts. Zu Ostern jetzt hat sie mich ebenfalls versetzt. Nun freue ich mich auf Pfingsten, nicht im geringsten. Orders are orders are orders are orders are orders. Orders are orders are orders are orders are orders. That's not my plan, I don't wanna be that man. That's not my plan, I don't wanna be that man. That's not my plan, I don't wanna be that man. That's not my plan, I don't wanna be that man. Orders are orders are orders are orders are orders. Orders are orders are orders are orders are orders. That's not my plan, I don't wanna be that man. That's not my plan, I don't wanna be that man. That's not my plan, I don't wanna be that man. So don't be mistaken, start moving. Actions are taken, so don't be mistaken, start moving. That's not my plan, I don't wanna be that man. That's not my plan, I don't wanna be that man. That's not my plan. Exercise restraint or direction over, dominate or command. The car is difficult to control at high speeds. That zone is controlled by enemy troops. Oh! Die beste neue Musik immer zuerst gehört auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Jason Status waren das zusammen mit den Slaves Control. Und hier Minor Victories, 100 Ropes. Falkenberg-Monat auf Radio Marabu. Sein Nebenprojekt Voiden wird vorgestellt in der nächsten Stunde. The Last Shadow Puppets mit der zweiten Single aus dem aktuellen Album Aviation. Honey, my planets for yours. Shadow Puppets auf Radio Marabu. Europe's alternative music. Klassiktipp mit Julia Reinhardt. Tschaikowski gleich. Radio Marabu. Zuvor die DMAs Too Soon. Take me to all your secrets. A place that's too close to you. Marabu, Guitar X mit Marcel Fischer. Die neuesten Hits der Alternativszene, Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. You make me feel so good. Guitar X mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. Marabu Goes Classic. Die CD-Vorstellung der Woche. Im Fokus Jan Vogler, Tschaikowski, bei Sony Classical am 4. März 2016 erschienen. Der Cellist Jan Vogler ist ein Multitalent, das mit einem wahren Spagat beeindruckt. Einerseits ist er Intendant der Dresdner Musikfestspiele sowie künstlerischer Leiter des Moritzburg-Festivals. Gleichzeitig konzertiert und tourt er als gefeierter Cellist und veröffentlicht regelmäßig neue Einspielungen. Ja, das ist immer noch das Zentrum meines Lebens, also das Cello-Spielen und das Festival-Machen hat sich eigentlich daraus ergeben. Zunächst in Moritzburg bei meinem Kammermusikfestival, das war also die Zeit, wo wir gesagt haben, wir wollen eingreifen in das Musikleben, wir wollen nicht nur uns als sozusagen Produkt in die Welt schicken lassen, um zu spielen, sondern wir wollen unser eigenes Festival machen, unseren eigenen Fingerabdruck auf diese Musik, auf dieses Musikleben doch aufbringen und daraus haben sich dann jetzt schon zwei Festivals entwickelt, also die Dresdner Musikfestspiele wurden mir dann angetragen. Wir haben sie sehr stark verändert in den letzten Jahren und versucht, ein breites Publikum hier in Dresden, in Sachsen, aber auch aus der Welt hier nach Dresden zu holen. Und das ist uns schön gelungen, also es macht sehr viel Spaß. Jan Fugler, 1964 in Berlin geboren, besuchte die Spezialschule für Musik Berlin. Er war Schüler von Peter Fugler, Josef Schwab und Heinrich Schiff. Er begann seine Karriere als erster Konzertmeister Violoncello in der Staatskapelle Dresden 1984 im Alter von 20 Jahren. Diese Position gab er 1997 auf, um sich ganz auf seine Tätigkeit als Solist zu konzentrieren. Jan Fugler spielt ein Cello von Antonio Stradivari aus dem Jahre 1707. Die neuen Aufnahmen mit Stücken von Tschaikowski fanden ihren Ursprung durch eine Reise Fuglers in Peter Tschaikowskis Heimatstadt St. Petersburg anlässlich eines Konzertauftritts. Fugler schreibt im Booklet: Wie beeindruckend die Stadt mit ihren wunderschönen Palais, die wie aufgereiht am Flussufer stehen und jeden Besucher inspirieren. Und er stellt sich die Frage, was, wenn Tschaikowski sich von der Rokoko-Architektur seiner Heimatstadt zu seinen Rokoko-Variationen hat inspirieren lassen? Was, wenn die Verzierungen und Floskeln des musikalischen Werkes Anklänge an die eleganten Möbel und Fassadenlinien wären? Entschied sich für eine eigene Fassung des Werkes, eine Kombination zwischen der Urfassung und der Fassung des Cellisten Wilhelm Fitzenhagen. Die beiden ursprünglich für Violine komponierten Werke, Serenade Melancolique und Meditation, hat Fugler immer verehrt. So schreibt er im Booklet. Beide hören wir hier im kompletten Originaltext. Der Cello-Part wird lediglich eine Oktave tiefer gespielt als auf der Violine. Die beiden Romanzen sind für Fugler große Klanggedichte und haben viel mit den langsamen Teilen der Rokoko-Variationen gemeinsam. Deswegen haben sie mit Sicherheit auch den Weg auf diese CD gefunden. Musikalischer Partner ist das HR-Sinfonieorchester unter der Leitung des Chefdirigenten Andrés Orozco Estrada. Zudem hat er einige musikalische Freunde zu einem Gastauftritt gebeten, wie Valery Sokolov, Christian Poltera oder Lawrence Power. Beim temperamentvollen Sextett Souvenir de Florence wird Fugler vom Moritzburger Festival Ensemble begleitet. Es ist ganz natürlich, dass wenn man Musik macht, man auch sich darum kümmert, wie die Musik zu den Menschen kommt. Und es ist vielleicht auch wieder das Musikerbild des 21. Jahrhunderts, was sich wieder näher an das 19. Jahrhundert annähert, wo sich die Komponisten und Musiker doch viel mehr dafür verantwortlich gefühlt haben, die Musik auch zu vermitteln. Und das ist etwas, was mich sehr interessiert und auch eigentlich ganz natürlich beim Cellospielen anfängt und sich über die Festivals ausbreitet. Eine wunderbare Einspielung von Jan Fugler, der die Cello-Parts elegant und leicht, aber nie kitschig oder zu überbordend spielt. Wir hören zum Abschluss den ersten Satz, das Allegro con Spirito aus dem Souvenir de Florence, Opus 70 in D-Moll. We'll be right back. Thank you. Tchaikovsky, ich liebe ihn. Danke, Julia Reinhardt. Das ist das Mainfield von The Wild Band aus Berlin. Wir haben ein Konzert in Berlin am 13.05.2016 in JWD auf der Insel Eiswerder im Bezirk Spandau. Beginn 22 Uhr, Einlass 21 Uhr, Eintritt 8 Euro. Und wir würden uns freuen, wenn ihr alle recht zahlreich zu unserem Konzert kommt. Danke, liebe Wild Band aus Berlin. Renf und Karussell, das waren die Bands des Vaters. Hier ist der Sohn mit seiner Soloplatte gestrandet. Robert Gläser auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Wo Dunkelheit das Leben überschattet, alle Lichter, alle Hoffnungen begräbt, an diesem Ort erkennt man, was man hatte, als man wenigstens noch dachte, dass man lebt. Graue Wolken hängen traurig vor der Sonne und verschlucken jeden kleinen scheuen Blick. Ohne Trauer hat noch nie ein Tag begonnen. Ohne Trauer schaut auch niemand mehr zu. Sicher irgendwo im Nirgendwo gelandet. Gläser, auch bekannt mit Falkenberg. Rund um die Uhr, Radio Marabu. Europe's Alternative Music. Marabu Pure. Mehr Musik in unseren Musikmonaten. Falkenberg. Hallo, hier ist Falkenberg und ihr hört den Falkenberg-Monat. Das war März. Im April stellt Falkenberg Woiden vor. Naja, Woiden ist letztendlich von der Idee her schon relativ alt, weil ich habe ja, das ist genau die Musik, die ich mache, wenn ich fürs Theater Musik mache. Radio Marabu. Radio Marabu. Mehr von Falkenberg gleich auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Das sind die Kills, Doing It to Death. Wir haben einen Falkenberg-Monat veranstaltet hier und der Künstler selbst kommt auch nochmal zum Ende des Monats zu Wort. Er hat nämlich ein aktuelles Album unterstrichen, heißt es. Ralf, hallo, grüß dich. Grüß dich. Was kannst du zur Platte sagen, zur Live-Platte unterstrichen? Naja, das ist, war ja ein schwieriger Prozess. Also wir hatten ja vor, eigentlich in Dresden letztes Jahr bei einem Konzert am 10.10. Das Konzert mitzuschneiden. Das hat leider Da hat es leider ein paar technische Probleme gegeben. Also wir konnten das dann nicht benutzen und das war sehr schade, weil wir da auch ein paar Videosachen gemacht hatten und so, also alles völlig umsonst. Und dann habe ich gedacht, na okay, dann versuchen wir es nochmal am 12.12. Und dann hatte ich den Mitschnitt dann, der also technisch völlig in Ordnung war und das also da ist was ganz Komisches so passiert, also in meinem Kopf, weil ich hab mir das dann, glaube ich, 2-3 Tage danach dann im Studium, also auf den Mixer gelegt und habe mal geguckt und habe ich gedacht, ist das jetzt gut? Und hatte wahrscheinlich irgendwie noch die akustische Aura vom Freilinghausen-Saal im Kopf und natürlich logischerweise klingt das irgendwie anders. Und dann habe ich es aber Gott sei Dank einen Rassmix gemacht und habe den mit auf die Insel genommen und dann habe ich wirklich gewartet und habe mir den dann irgendwie nach 2 Wochen dann angehört und habe gesagt, das ist doch völlig super. Also ich meine, klar, das muss unbedingt ein Live-Album werden. Also manchmal ist es ganz komisch und ich bin jetzt ganz glücklich, dass ich es gemacht habe und ich mir da vor allen Dingen auch Zeit genommen habe, Abstand zu finden, weil ich glaube, es ist ein gutes Zeitzeugnis geworden und natürlich auch eine Dokumentation dieses ja relativ neuen Projektes. Es ist ja noch nicht so alt. Also wir spielen ja erst seit 2015 Konzerte damit und insofern, ja, also bin ich ganz glücklich über das Ergebnis und so wie die ersten Reaktionen von Leuten und auch von Journalisten sind, ist offensichtlich alles gut. Mir ist aufgefallen, es sind ein paar alte Stücke mit drauf, eine ganze Sammlung sogar. Und natürlich möchte ich dich noch zu deinen beiden Mitstreiterinnen befragen. Ja, naja, das ist relativ einfach. Also mit Ilka Krieser, mit der Cellistin, arbeite ich schon eine Weile ab und zu mal sporadisch zusammen. Und ich habe dann gedacht, naja gut, also irgendwas fehlt. Und habe dann mit Ilka auch lange drüber gesprochen und dann haben wir so überlegt, ich wollte keine normale Kammerbesetzung, also 2 Violinen, Bratsche, Cello, so, das wollte ich nicht. Also ich wollte schon relativ klein halten und dann haben wir überlegt, Bratsche, nee, dann doch lieber Violine, weil eine Violine auch ja doch dann in relativ tieferen Lagen spielen kann, was ich entspannt fand und so habe ich es ja dann auch arrangiert. Also die Violine spielt schon teilweise, ich sag mal, für klassische Arrangements in relativ ungewöhnlichen Lagen und das Cello zum Beispiel spielt in ungewöhnlich hohen Lagen zum Beispiel dann wieder. Und dadurch gibt es mit dem Flügel zusammen einen ganz speziellen Sound. Also das ist eben nicht so ein Projekt, ja, wir nehmen jetzt mal ein paar Streicher mit dazu. Also so einfach wollte ich es mir nicht machen. Also ich mache es mir ja nie einfach, aber auch an dieser Stelle dachte ich, nee, das muss dann schon irgendwie ein spezieller Sound sein und der ist dadurch entstanden, dass halt die Instrumente teilweise, wie gesagt, in Lagen spielen, die eigentlich so in klassischen Arrangements relativ ungewöhnlich sind. Wir hören jetzt aus diesem Album, Was würdest du tun, den aktuellen Hit bei uns auf Radio Marabu, jetzt unterstrichen Falkenberg. Was würdest du tun, wenn dein Land ein Krieg wär? Schon so lange du lebst, schon so lange du denken kannst. Was würdest du tun, wenn dein Land ein Krieg wär? Jede Zukunft verbrennt, der Tod mit Kindern tanzt. Was würdest du tun, wenn dein Land ein Diamant wär, der in blutigen Fingern ferner Könige strahlt? Was würdest du tun, wenn dein Land ein Diamant wär? Es Betroffenheit regnet, doch die Schuld bleibt unbezahlt. Was würdest du tun, wenn wenn deine Hoffnung eine Festung wär. Doch du stehst vor den Mauern aus Arroganz und Waffenstahl. Was würdest du tun, wenn deine Hoffnung eine Festung wär und dir nichts mehr bleibt als diese eine einzige Wahl? Was würdest du tun? Unterstrichen live von Falkenberg. Das ist noch vom letzten Studioalbum im Original. Es soll dieses Jahr noch ein neues kommen. Was wird drauf sein? Na, Liros. Nee. Ich sag mal so, also ich bin relativ, schon relativ weit eigentlich. Also es ist inhaltlich für mich klar, was passieren wird. Die Arbeitsweise wird mal andere sein als sonst. Also nur mal als Beispiel, also ich habe bei den letzten Alben war es eigentlich so, dass natürlich logischerweise die Texte im Machen die Priorität hatten, aber es gab immer schon auch parallel Ideen, also musikalische Ideen dazu. Und diesmal ist es eben wirklich so, dass ich wirklich den anderen harten Weg, den härteren Weg eigentlich gehe und wirklich erst die Texte schreibe und über Musik noch gar nicht nachdenke. Und das hat sich, also ich bin jetzt so bei den ersten Songs, also beim Vertonen der ersten Texte. Und das ist wirklich gut, weil es gibt für die Texte kein Korsett, kein musikalisches. Und dadurch kommen die Texte natürlich noch mehr nach vorne einfach. Das ist, glaube ich, ganz gut. Also bis jetzt ist es ganz gut. Ich muss mal sehen, nicht, dass ich mir da eine Falle gestellt habe, aber im Moment bestätigt sich die Arbeitsweise einfach im Ergebnis. Es geht um Zeit, es geht um Entscheidungen, die jeder Mensch in manchmal in den unmöglichsten Momenten treffen muss. Und es geht um Umbrüche, natürlich in einer Zeit wie dieser, die ja von Umbrüchen bestimmt ist. Also und es geht natürlich wie immer um natürlich auch um die Themen der Schwachen, weil das ist ja die, meiner Meinung nach die Aufgabe von Kunst. Also Kunst ist immer auf der Seite der Schwachen. Und das wird sich widerspiegeln in den Liedern. So sollte es sein. Wir werden natürlich zum Album sicherlich wieder ein großes Special machen. Jetzt geht es aber noch um dein Nebenprojekt Voiden. Wie würdest du das umschreiben? Naja, Voiden ist letztendlich von der Idee her schon relativ alt, weil ich habe ja, das ist genau die Musik, die ich mache, wenn ich fürs Theater Musik mache. Und das ist ja immer mal sporadisch, gibt es mal immer mal so Produktionen, die ich dann auch realisieren kann, weil an einer Theaterproduktion mitzuwirken heißt ja, dass man über einen sehr langen Zeitraum, ich sag mal, auch von der Anwesenheit her eingespannt ist. Und das ist natürlich aufgrund der Konzerttätigkeit eigentlich normalerweise gar nicht möglich. Und es hat halt in den letzten Jahren immer mal wieder Möglichkeiten gegeben, also das wirklich zu realisieren. Und es gab schon immer auch die Nachfrage von Leuten, die dann zum Beispiel in den Stücken waren und die sich angeguckt haben, wo man denn die Musik kaufen kann oder ob es die irgendwie konserviert gibt oder sonst was. Und das ist jetzt quasi das erste Mal, dass ich da wirklich drauf reagiert habe. Also das ist jetzt speziell das die erste Veröffentlichung von Beuten ist jetzt keine Musik, die jetzt zu einem Theaterstück gehört, aber es ist die Art und Weise, wie ich Theatermusik verstehe, also Musik fürs Theater. Und es wird, wenn ich die Zeit finde, von den letzten beiden Stücken, für die ich gearbeitet habe, also Dantons Tod und diese Gottfried Benn Geschichte, wird es wahrscheinlich dann nochmal eine Nachauflage geben in Form von einem Tonträger oder Downloads oder wir werden sehen. Also da bin ich noch dran und wir stehen jetzt vor der nächsten Veröffentlichung mit Beuten, das wird ein Split sein mit anderen Künstlern aus dem Bereich und dann kommt auch eigentlich schon im ich sag mal, im Mai oder im Juni kommt dann schon die nächste Veröffentlichung von, also die nächste Solo-Veröffentlichung von beiden. Das klingt interessant. Wir spielen jetzt den ersten Titel. Die Titel sind sehr interessant benannt. Wie muss ich das eigentlich anmoderieren? Das musst du so anmoderieren, wie es da steht. Also ich meine, es ist so, also ich wollte bei dem, bei der ersten Veröffentlichung wollte ich einfach keine Assoziation vorgeben in Form von einem Track-Titel. Und deshalb habe ich ganz einfach die Entstehung, also die wann habe ich das erste Mal, wann habe ich diesen Track begonnen, wann habe ich an dem Track begonnen zu arbeiten? Und das ist verschlüsselt der Track-Titel, also quasi der Tag und das Jahr. Also, ich lerne es auswendig und die Hörer bekommen jetzt Void.